16 Uhr, die Rundschau. Mit Birgit Sagemann. Spahn unter Druck. Gesundheitsminister muss im Bundestag Rede und Antwort stehen. Lockerungen im Einzelhandel. Bremen prüft Einkaufen mit Termin. Und Handynutzung im Ausland. EU verlängert gebührenfreies Roaming. Das Wetter, lockere Wolken, viel Sonne bei 16 bis 20 Grad. Erst die Kritik am schleppenden Start der Impfkampagne und der Einkaufspolitik, nun die Verschiebung der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle. Bundesgesundheitsminister Spahn steht unter Druck. Heute Mittag musste er bei der Regierungsbefragung im Bundestag Rede und Antwort stehen. Volker Schaffranke über Spahns Auftritt. Zu Beginn nervös, dann aber immer selbstbewusster. So stellte sich Jens Spahn den kritischen Fragen der Parlamentarier. Um nicht wieder in die Verlegenheit zu kommen, Ausgabedaten nicht einhalten zu können, stellte der Gesundheitsminister gleich zu Beginn klar, die heute zugelassenen Corona-Selbsttests für den Eigenbedarf würden nicht sofort überall verfügbar sein. Sie würden aber Schritt für Schritt ein Stück Freiheit zurückbringen. Das, was wir gesehen haben zwischen November und Januar bei den Schnelltests, dass aus Mangel eigentlich eher Überfluss geworden ist, mit deutlich mehr Angebot als Nachfrage. Das werden wir auch bei den Selbsttests sehen, da bin ich sehr sicher. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob die Kosten der Corona-Selbsttests für daheim vom Bund komplett übernommen oder nur bezuschusst werden. Zunächst will Spahn abwarten, wie hoch der Marktpreis sein wird. In der Debatte um Corona-Lockerungen wünscht sich der Gesundheitsminister ein bundesweit einheitliches Vorgehen. Der Rahmen sollte idealerweise der gleiche sein. Kommenden Mittwoch treffen sich alle 16 Länderchefs erneut mit der Kanzlerin. Dann sollen erste Stufenpläne zur Aufhebung einiger Corona-Maßnahmen diskutiert und beschlossen werden. Und da geht's wahrscheinlich dann ja auch um den Einzelhandel. Der Einzelhandel hier im Nordwesten begrüßt Überlegungen des Bremer Senats, den Lockdown für die Branche zum ersten Mal seit November zu lockern. Der Handelsverband Nordwest sieht das als Einstieg in eine vorsichtige Öffnung. Zu den jetzt diskutierten Ideen gehört nach Angaben des Verbands das Einkaufen nach Termin. Mehr darüber von Christian Schwalb. Zu dem Prinzip Click und Collect, also bestellte Ware abzuholen, käme dann auch Click und Meet, das heißt eine Terminvergabe an Kunden, so wie sie ab dem 1. März auch bei den Friseuren im Land Bremen wieder zugelassen wird. Im Einzelhandel wären dann in kleineren Geschäften maximal eine Verkaufskraft und ein Kunde gleichzeitig. In Warenhäusern könnten es abhängig von den Verkaufsflächen mehr sein, die sich dann aber verteilen. Der Besuch mit Termin ist einer von mehreren Vorschlägen, die Einzelhandelsverbände der Bremer Landesregierung schon vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenz unterbreitet hatten. Dieser Schritt hätte längst umgesetzt werden können, sagt Jan König vom Handelsverband Nordwest dazu. Die Betriebe würden für solche Kundenbesuche ihre Hygienekonzepte entsprechend verschärfen, bis sich die Pandemielage verbessere. Der Bremer Senat will sich in einer der kommenden Sitzungen mit dem Thema befassen. In Rheinland-Pfalz soll das Einkaufen mit Termin schon kommende Woche starten. In Hessen gibt es ähnliche Überlegungen. Frische Luft, spazieren gehen mit genügend Abstand zu den anderen. In diesen Corona-Zeiten haben viele den Waldspaziergang für sich entdeckt. Nur gut, dass Bäume nicht schreien können, sonst wäre es mit der Ruhe schnell vorbei. Denn der aktuelle Waldzustandsbericht der Bundesregierung zeigt, dem Wald in Deutschland geht es richtig schlecht. Birgit Schmeitzner. Dem Bericht zufolge haben inzwischen 4 von 5 Bäumen in den deutschen Wäldern eine lichte Krone, weisen also Schäden auf. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner spricht von einer bedrückenden Entwicklung. Der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und die Waldzustandserhebung unserer zeigt, unsere Wälder sind krank. Betrachtet man die einzelnen Baumarten, stechen 2 heraus. Zum einen die Buchen. Fast die Hälfte hat Kronenschäden. Im Jahr zuvor war es nur ein Drittel. Auffallend auch die Kiefern. 60% von ihnen weisen inzwischen Schäden auf. Klöckner führt das auf 3 Dürrejahre am Stück zurück, in Kombination mit Stürmen und Schädlingsbefall. Der ökologische Waldumbau sei davor auf einem guten Weg gewesen. Jetzt aber stehe die Gesellschaft vor dem größten Wiederaufforstungsprogramm in der Geschichte des Landes. Geld von Bund und Ländern gibt es dafür, laut Klöckner 1,5 Milliarden Euro. Unterstützung für den Bremer Airbus-Standort aus der Bürgerschaft. Der Senat soll sich dafür einsetzen, dass der Luftfahrtkonzern auch weiterhin Flugzeugflügel in Bremen zusammenbauen lässt. Diesen fraktionsübergreifenden Antrag hat das Bremer Landesparlament einstimmig beschlossen. An der Flügelfertigung hängen direkt mindestens 2500 Jobs. Weil Airbus auch wegen der Corona-Krise massive Umstrukturierungen plant, ist die Sorge groß, dass diese Jobs in Gefahr sind und perspektivisch dann auch der Standort insgesamt. Volker Lenz über die Bürgerschaftsdebatte. Einmütig forderten die Abgeordneten, dass Airbus die Flügelproduktion nicht aus Bremen abzieht. Es handelt sich um eine Kernkompetenz in der Produktionskette, so der SPD-Parlamentarier Stahmann. Gedankenspielen, in Bremen nur noch ältere Airbus-Flieger zu reparieren oder zu modernisieren, erteilte auch der linken Politiker Tepje eine Absage. Der sogenannte Repair-Sektor erhalte zwar Jobs, sei aber nicht zukunftsfähig. Der Christdemokrat Weiß sagte, Bremen müsse ein Hotspot für die Entwicklung energieeffizienten Fliegens werden. Bremens Wirtschafts- und Arbeitssenatorin Vogt forderte die Bundesregierung auf, wieder proaktive Industriepolitik zu machen. Bremen müsse Airbus Produktionsstandort bleiben. Abschließend kann ich den Beschäftigten bei Airbus sagen, diese Landesregierung steht an ihrer Seite und sie wird sich weiterhin auf allen Ebenen für den Verbleib der Produktion in Bremen einsetzen und sie tut ihr Möglichstes, um den Standort nachhaltig, innovativ und zukunftsfähig aufzustellen und den Beschäftigten in Bremen eine gute Perspektive bieten zu können. Ob der Senat wirklich Einfluss auf Konzernentscheidungen nehmen kann, wird sich zeigen. Nicht nur bei Airbus in Bremen gibt es Sorgen. In Bremerhaven bei der Lloyd-Werft sind sie noch viel größer, denn die 1857 gegründete Traditionswerft soll zum Jahresende geschlossen werden. So hat es der Mutterkonzern Genting angekündigt. In einer Aktuellen Stunde hat die bremische Bürgerschaft heute über die Situation debattiert. Katharina Spätmann. Wirtschaftssenatorin Vogt hofft auf einen Käufer aus der Region. Sie freue sich über das Interesse der Bremerhavener Rönner-Gruppe an der Lloyd-Werft. Der Verkauf sei unter anderem wichtig, damit sich die Lloyd-Werft an der Ausschreibung für das Forschungsschiff Polarstern 2 beteiligen könne. Ihre Hoffnung auf Bundeshilfe aus dem Stabilisierungsfonds ist eher begrenzt. Denn Zahlungen aus diesem Fonds würden die Unternehmen nicht verpflichten, Arbeitsplätze zu retten. Ähnlich äußerte sich der Bremerhavener FDP-Abgeordnete Hilz. Man müsse aufpassen, dass die Steuergelder nicht in die Genting Group fließen, sondern nach Bremerhaven. CDU, SPD und Grüne forderten dennoch Hilfe vom Bund. Auch die CDU will einen Käufer aus der Region. Auf internationale Konzerne ohne regionale Bindung sei kein Verlass. Falls nötig, würde die CDU eine Landesbürgschaft unterstützen, sagte der Bremerhavener Abgeordnete Raschen. Gute Nachricht für Verbraucher. Die EU-Kommission verlängert das gebührenfreie Roaming. Europäerinnen und Europäer, die im EU-Ausland unterwegs sind, können also weiter zu denselben Konditionen wie zu Hause mit dem Handy telefonieren, SMS verschicken oder im Internet surfen. Stefan Überbach. Es ist nach wie vor eine der größten Erfolgsgeschichten der Europäischen Union. 2017 hatte die EU-Kommission die sogenannten Roaming-Gebühren abgeschafft. Die entsprechende Regelung läuft Mitte 2022 aus, wird jetzt aber um 10 Jahre verlängert. Außerdem sollen die Kunden in Zukunft, wenn das technisch möglich ist, auch im europäischen Ausland ohne Aufpreis dieselbe Telefonqualität und Datengeschwindigkeit nutzen können, die ihnen in ihren Heimatländern zur Verfügung steht. Ausnahmen gelten wie bisher für bestimmte Service-Hotlines, etwa bei Banken, Fluggesellschaften und Versicherungen oder für Rufnummern bei Gewinnspielen. Die Telekommunikationskonzerne sollen per SMS darüber informieren, wenn ihre Kunden in ein anderes EU-Land einreisen. Notrufnummern wie die europaweit gültige 112 müssen dagegen kostenfrei erreichbar sein. Und zum Schluss gibt's noch den Sport in der Rundschau mit Axel Pusitzki. Werder Bremen geht finanziell am Stock. Das ist kein Geheimnis. Erst Anfang der Woche sprach Geschäftsführer Klaus Filbry gegenüber Radio Bremen von einem möglichen 40-Millionen-Loch bis Sommer des nächsten Jahres. Werder also braucht neue Geldquellen, Investoren oder strategische Partner. Als möglicher Kandidat wurde immer mal wieder der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech ins Spiel gebracht. Zumal der 64-Jährige auch im Aufsichtsrat von Werder Bremen sitzt. Doch diesem Wunsch erteilte Kurt Zech jetzt eine Absage. Ich glaube nicht, dass wir der strategische Partner wären. Ich würde mir nie anmaßen wollen, mich an oder unsere Unternehmensgruppe an dem Verein zu beteiligen. Das würde schon gar nicht gut als Bauunternehmer kommen. Da wird man sämtliche Klischees erfüllen. Ich bin lieber als Berater, als Aufsichtsrat tätig und bin auch vielleicht behilflich, wenn es darum geht, dass man irgendwelche Investoren findet. Das ganze Interview mit Kurt Zech ist ab Samstag auf butenundbinnen.de zu sehen. Borussia Mönchengladbach spielt heute Abend im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League gegen Manchester City. Die Engländer mit Pep Guardiola sind sicherlich der große Favorit. Aber Gladbachs Coach Marco Rose sieht trotzdem Chancen für sein Team. Wir werden versuchen, es gut, leidenschaftlich, leidensfähig zu verteidigen, um dann aber auch nochmal Akzente und Nadelstiche zu setzen. Anpfiff in Budapest ist um 21 Uhr. In der zweiten Partie des Abends treffen Atalanta Bergamo und Real Madrid aufeinander. Und die Corona-Quarantänepause für die Eisbären Bremerhaven ist vorbei. In der zweiten Basketball-Bundesliga empfangen die Bremerhavener heute Abend ab 19.30 Uhr den Tabellenführer aus Jena. Das war's vom Sport und das war auch die Rundschau mit Birgit Sagemann. Bremen 1, das Wetter. Ja, ein milder, frühlingshafter Nachmittag heute am 24. Februar. Und es bleibt auch heute Abend freundlich, paar lockere Wolken nur. Und auf jeden Fall bleibt es auch trocken. Bei Abendwerten noch von 13 bis 15 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Das bleibt aber nicht mehr lange so mit den Temperaturen. Die Aussichten auch schon mal Richtung Wochenende. Gleich in ein paar Minuten mit Bernd Martlehner aus unserem Wetterstudio. Verkehr. Jetzt um 10 nach 4 mit einer Meldung für... Nein, mit einer Meldung, dass wir keine Meldung haben. So ist es korrekt. Also alles gut, gute Fahrt. Der Nachmittag. Mitteltanker, freue mich sehr, wünsche Ihnen weiterhin viel Vergnügen, einen schönen Tag. Bremen 1, die größten Hits aller Zeiten. Voyage, voyage. Marlena ist bestimmt auch mit dem Rad gekommen heute. Bremen 1, das Wetter. Bei dem Wetter ist ja kein Wunder. Bernd, grüß dich erstmal. Grüß dich. Ja, zumindest die erste Strecke, die ich eigentlich zu Fuß zurücklege zum Bahnhof, da habe ich natürlich das Fahrrad genommen. Ja, ja, klar. Ganz klar. So, Frage des Tages natürlich, schaffen wir einen neuen Temperaturrekord hier in Bremen für einen Februartag? Ich sage nur die alte Bestmarke 1900, ne? Richtig? Ja, das war der 26. Februar im Jahre 1900. Ja. Die Station existiert ja dort schon seit 130 Jahren. Der alte Rekord liegt bei 18,5 Grad im Februar. Und heute haben wir, zumindest was ich an Daten vorliegen habe, 18,2 Grad geschafft. Also 13 drunter. Aber nichtsdestotrotz, es ist einer der wärmsten Februartage, die wir überhaupt erlebt haben. Ja, und jetzt wird es ja tendenziell schon wieder ein bisschen kühler, denke ich mal, am Nachmittag. Also werden wir das leider nicht ganz schaffen, aber trotzdem super. Ich denke wert, auch. Ja. Wobei, wo wir noch kurz bei den Rekorden sind, Cuxhaven hat es geschafft. Die hatten ja am Sonntag schon gemeinsam mit Bremerhaven einen neuen Februarrekord aufgestellt. Und in Cuxhaven hat es wieder einen neuen Rekord heute gegeben für Februar mit 17,4 Grad. 2 Zehntel wärmer als am Sonntag. Glückwunsch. Und wir genießen das, denn das wird nicht mehr lange so bleiben, richtig? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man da unbedingt gratulieren sollte. Es ist eine wirklich bemerkenswerte und bedenkliche Wärmewelle, die wir erreichen. Bisher war es ja immer in den Wintern so, dass es mal vielleicht 1-2 Tage mild war, dann kam wieder frischere Luft. Und jetzt haben wir praktisch eine ganze Woche frühlingshaftes Wetter. Temperaturen so hoch wie normalerweise Mitte, Ende April. Und das wird sich allerdings ändern in den nächsten paar Tagen. So langsam sickert etwas kühlere Luft ein. Morgen ist es noch nicht so weit. Da haben wir 14 bis 17 Grad. Okay, das ist auch schon etwas kühler als heute mit einem teilweise böigen West-Südwestwind. Da kommen im Laufe des Tages auch immer mehr Schleierwolken, später Schichtwolken rein. Das dimmt die Sonne neben dem Sahara-Staub, der immer noch in der Luft ist. Und am Vormittag, da haben wir oft noch den ungetrübten Sonnenschein, wenn man mal wieder diesen Sahara-Staub mit einberechnet. Genau, und dann Freitag, Samstag, Sonntag, dann deutlicher Temperaturrückgang. Das können wir, glaube ich, auch schon mal machen. Aber das besprechen wir dann morgen nochmal in Ruhe, würde ich sagen. Bernd, dann dir noch einen schönen Arbeitstag und einen schönen Feierabend nachher. Bis morgen. Tschüss. Dankeschön. Gleichfalls. Bis morgen. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all our mistakes if there's a silver lining. You still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are, you're just like me. I see you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are, I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying, keep on trying. When it gets frightening, look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. nature. Everyone is God. Everyone is love and light and vibration. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes, and maybe they should. Look for the good. Look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Der Morgen auf Bremen 1. Diese Woche mit Britta Opoff und Markus Rudolph. 24. Februar, was ist so als Höchstwert drin? Bis zu 20 Grad in Bremen zum Beispiel. Und da war der bisherige Höchstwert für diesen Tag 18,5 Grad. Und bist du schon wieder auf deiner Parzelle unterwegs? Sonst wäre doch da Ruhe jetzt noch, oder? Da ist die Hölle los zurzeit. Bei dem Wetter, da muss so viel gemacht werden. Ja, frühjahrsfit machen. Ein bisschen Sträucher schneiden, dann muss ja vorgezogen werden. Je eher, je besser. Seit Tagen guckt man in Bremerhaven immer sehr vorsichtig auf die Inzidenzzahlen. Und da muss man sagen, ein ganz neuer Fall wird noch gar nicht mitgezählt. Ein Fall aus einer Pflegeeinrichtung, da hat sich das Virus rasant ausgebreitet. Insgesamt sind schon bei 53 Bewohnern und 8 Mitarbeitern positive Antigen-Schnelltests festgestellt worden. Und wenn die sich alle offiziell bestätigen, dann würde das bedeuten, dass ungefähr jeder Dritte der Bewohnerinnen und Bewohner infiziert ist. Der Morgen auf Bremen 1. Auch morgen ab 5.30 Uhr. Die Aktion Mensch Millionenfrage. Heute: Würdest du für 25 Millionen Euro einem ausgewachsenen Gorilla mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen da eher die große Sonderverlosung am 2.3. Mit extra Gewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Bewusst essen, gewusst wie. Mit Aldi ganz einfach. Entdecke jetzt unsere große Obst- und Gemüseauswahl. Jeden Tag frisch geliefert. Diese Woche zum Beispiel Gutbio-Zitronen. Das 500-Gramm-Netz 28% günstiger. Statt 1,19 Euro nur 85 Cent. Hallo Frische, willkommen im Alltag. Jetzt bei Aldi. Nur noch bis zum 2.3. Die große Sonderverlosung der Aktion Mensch. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Bremen 1, das Wetter. Auch heute Abend nur ein paar lockere Wolken unterwegs am Himmel und es bleibt trocken. Die Abendwerte nachher gegen 20 Uhr noch immer bei 12 bis 15 Grad. Und dazu gibt es einen schwachen bis mäßigen Wind aus Südwest. Verkehr. Um 16 Uhr und 31 Minuten gibt es eine aktuelle Gefahrenmeldung für die A31. Leeremden, Achtung hier zwischen Neermoor und Riepe, Gegenstände auf der Fahrbahn. A31 Leeremden zwischen Neermoor und Riepe. Bitte auch Vorsicht auf der A281 hier in Bremen, Airport Stadt Richtung Neustädter Hafen. Da steht zwischen Airport Stadt und Neustadt ein defektes Fahrzeug. Das war's schon. Ihnen unterwegs gute und sichere Fahrt. Die größten Hits aller Zeiten. Bremen 1. Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt, you can't figure it out. Carry on, carry on. Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on, carry on. It don't matter what you say or do. It just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, take it off your back. Carry on. Collins hier bei uns auf Bremen 1 an diesem Mittwoch 16:38 mittlerweile. Wir schauen nach Bremerhaven. Da hat es ja in einem Pflegeheim einen massiven Corona-Ausbruch gegeben. Dort leben rund 165 Bewohner. Nahezu alle Bewohner und Mitarbeiter sind per Schnelltest untersucht worden. 61 Befunde sind positiv und damit steigt der Inzidenzwert auf 160. Und wenn er über 200 steigt, dann ist ja in Bremerhaven auch eher mit weiteren Einschränkungen statt mit den erhofften Lockerungen zu rechnen. Was sagen die Menschen in der Stadt dazu? Bremen 1 Reporter Leo Steinbeck hat mal nachgefragt. Also ich denke mal, dass wir keine strengeren Regeln brauchen, weil wir haben ein Cluster hier. Und da bedarf es kein Friseur zu schließen, meine Meinung. Also ich sag schon, es muss strenger gehandelt werden. Also es muss einfach, es geht so nicht. Ne? Also die Kontakte, also wenn Sie das am Wochenende gesehen haben, was hier los war, am Deich zum Beispiel, also heftig. Einen auf den anderen und das geht so nicht, nicht. Also das muss wirklich strenger. In Bremerhaven nicht, das muss überall passieren. Das ist hier nur im Moment extrem durch wieder mein Altenheim. Das ist ja fürchterlich. Wie kann das überhaupt passieren? Ne? Also normalerweise muss das wohl strenger gehandhabt werden, generell. Aber ich weiß auch nicht, Mensch, was sind das für Zahlen? Über 60 lachen wir heute schon, freuen uns drauf. Und wir rennen hier durch die Gegend, als wenn nichts ist. Also, was sagen Sie zu einer Ausgangssperre? Das ist aber doch Quatsch. Wer geht denn um 21 Uhr noch los in der heutigen Zeit? Keine Kneipe auf und nichts. Wo willst du denn hin? Also das bringt doch gar nichts. Nachts geht doch keiner spazieren. Also, das ist doch nicht die Lösung. Ja, Coronavirus in Bremen und Bremerhaven. Alle aktuellen Zahlen, News und Hintergründe jederzeit auch abrufbar. Ein Klick entfernt auf buten-und-binnen.de. Bremen 1 ist hier. Moin. You promised me you'd be around. try. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. Aller Zeiten. Bremen 1. Winter city sides, crystal bits and snowflakes all around my head and in the wind. 16.50 Uhr, 10 vor 5, Bremer 1 Verkehrsservice aktuell. Zwei weitere Warnmeldungen. Einmal für die A7 Hamburg-Hannover. Da gab es einen Unfall zwischen dem Dreieck Hannover Nord und Großburg-Wedel. Bitte Achtung, aufpassen, hier die Unfallstelle noch nicht abgesichert. Und auch bitte Vorsicht auf der A29 Ahlhorner Heide Richtung Oldenburg. Da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn zwischen Wardenburg und Sandkrug. Gleich die Rundschau und da geht es um den deutschen Wald, dem geht es richtig schlecht. Das zeigt der heute vorgelegte Bericht der Bundesregierung, was die Ursachen dafür sind und was man gegen das Sterben der Wälder tun muss und was getan wird, dazu gleich in der Rundschau, also um 17 Uhr mit Birgit Zagemann hier auf Bremen 1. Smile. It ain't so hard to do if you know how. Gotta Jetzt wieder neu. Die ADAC Motorwelt. Diesmal mit großem Ratgeber zum Thema Autokauf. Als ADAC-Mitglied kostenfrei mitnehmen bei teilnehmenden Edeka-Märkten und bei Netto. Abholorte unter adac.de/motorwelt. Jetzt bei Apollo. Eine zahlen, zwei bekommen. Zu jeder Brille ab 100 Euro gibt es eine zweite Brille in Sehstärke dazu. Bei Apollo und auf apollo.de. Wenn's ums Wechseln geht, hat Werner ein Händchen. Sein Outfit? Voll im Trend. In der Garage? Das coolste Bike. Im Wohnzimmer? Die reinste Oase. Werner wechselt einfach immer zum Besseren. Aber eins würde er nie wechseln. Mein Energieversorger, SWB. Da habe ich für mich schon das Beste. Wechsel dich entspannt mit SWB Erdgasgarant. Jetzt wechseln und 12 Monate Preisgarantie genießen. SWB. Für heute, für morgen, für mich. Bremen 1. So long. So strong. Schau. Mit Birgit Sagemann. Spahn unter Druck. Gesundheitsminister muss im Bundestag Rede und Antwort stehen. Lockerungen im Einzelhandel. Bremen prüft Einkaufen mit Termin. Und Rekordfund in Hamburg. Zoll beschlagnahmt 16 Tonnen Kokain. Das Wetter heute Abend, lockere Wolken bei 13 bis 15 Grad. Manche in Berlin nennen Jens Spahn den Ankündigungsminister, einen, der viel verspricht, dass später dann wieder einkassiert wird. Letztes Beispiel, die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle, die eigentlich kommende Woche starten sollten, jetzt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben sind. Heute Mittag musste Spahn bei der Regierungsbefragung im Bundestag Rede und Antwort stehen. Angela Tesch über den Auftritt des Ministers. Corona-Schnelltests, die jeder selbst machen kann, musste Jens Spahn heute nicht mehr versprechen. Am Vormittag war bekannt geworden, dass die ersten drei dieser Tests für Deutschland zugelassen wurden. Doch der Gesundheitsminister ist vorsichtig geworden. Dass natürlich nicht gleich nach den Zulassungen der ersten drei Tests jetzt sie überall ab heute Nachmittag gleich verfügbar sind. Die Abgeordneten wollen es genauer wissen wie der Grüne Janosch Dahmen. Beabsichtigen Sie, wie unser Nachbarland Österreich beispielsweise, derartige Schnelltests zur Selbstanwendung der Bevölkerung kostenlos oder kostengünstig in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen? Spahn weicht aus, verliert sich in Erklärungen, warum diese Tests viel länger als in Österreich geprüft und erst dann zugelassen wurden. Auch auf Nachfrage nach dem Preis bleibt der Minister vage. Die Frage, ob und in welchem Umfang tatsächlich Tests bezuschusst werden, finanziert werden, in welchen Bereichen und ob für jedermann, hängt aus meiner Sicht sehr, sehr stark ab von den tatsächlichen Marktpreisen, die sich ergeben. Kostenlos ist nichts, einer zahlt immer. Auch zur Impfkampagne gibt es viele kritische Nachfragen, auch vom Koalitionspartner. SPD-Fraktionsvize Bärbel Baas. Wann wollen Sie die niedergelassenen Ärzte mit einbeziehen? Einige Länder würden das schon tun, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg, um zum Beispiel Krebspatienten zu impfen. Die Impfverordnung, sagt Spahn, werde zusammen mit den Ländern geändert. In die Hausarztpraxen insgesamt regelhaft können wir sinnvoll erst tun, wenn wir 3 bis 5 Millionen Impfdosen pro Woche haben, weil es nur dann von den Kapazitäten her Sinn macht. Unzufrieden ist die Fraktion Die Linke mit der schleppenden Impfproduktion. Sie fordert seit langem, den Patentschutz aufzuheben. Spahn bleibt dabei. Dass ein Technologietransfer durch Kooperation am Ende immer erfolgreicher ist als ein Technologietransfer durch Zwang. Die Impfstoffentwickler wie BioNTech oder CureVac hätten weltweit Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen geschlossen. Die Bundesregierung habe Produktionszuschüsse gewährt. Der Einzelhandel begrüßt Überlegungen des Bremer Senats, den Lockdown für die Branche zum ersten Mal seit November zu lockern. Der Handelsverband Nordwest sieht das als Einstieg in eine vorsichtige Öffnung. Zu den jetzt diskutierten Ideen gehört nach Angaben des Verbands das Einkaufen nach Termin. Mehr darüber von Christian Schwalb. Zu dem Prinzip Click und Collect, also bestellte Ware abzuholen, käme dann auch Click und Meet, das heißt eine Terminvergabe an Kunden, so wie sie ab dem 1. März auch bei den Friseuren im Land Bremen wieder zugelassen wird. Im Einzelhandel wären dann in kleineren Geschäften maximal eine Verkaufskraft und ein Kunde gleichzeitig. In Warenhäusern könnten es abhängig von den Verkaufsflächen mehr sein, die sich dann aber verteilen. Der Besuch mit Termin ist einer von mehreren Vorschlägen, die Einzelhandelsverbände der Bremer Landesregierung schon vor der letzten Ministerpräsidenten Konferenz unterbreitet hatten. Dieser Schritt hätte längst umgesetzt werden können, sagt Jan König vom Handelsverband Nordwest dazu. Die Betriebe würden für solche Kundenbesuche ihre Hygienekonzepte entsprechend verschärfen, bis sich die Pandemielage verbessere. Der Bremer Senat will sich in einer der kommenden Sitzungen mit dem Thema befassen. In Rheinland-Pfalz soll das Einkaufen mit Termin schon kommende Woche starten. Auch in Hessen gibt es ähnliche Überlegungen. Frische Luft, Spazierengehen mit genügend Abstand zu den anderen. In diesen Corona-Zeiten haben viele den Waldspaziergang für sich entdeckt. Der aktuelle Bericht der Bundesregierung zeigt allerdings, dem Wald in Deutschland geht es richtig schlecht. Martin Polanski. Dürre, Stürme, Borkenkäfer, die zuletzt überdurchschnittlich warmen und trockenen Jahre haben dem Wald in Deutschland erheblich zugesetzt. Laut Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU gehören die Ergebnisse der Erhebung zu den schlechtesten seit den 80er Jahren. Seitdem wird der Zustand des Waldes regelmäßig erhoben. Nur 21% aller Bäume würden keine sogenannte Kronenverlichtung aufweisen, so Klöckner. Der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung zeigt, unsere Wälder sind krank. Besonders gelitten haben laut Bericht Fichten, Kiefern und Buchen. Weiteres Ergebnis der Untersuchung: Noch nie wurden so viele abgestorbene Bäume festgestellt. Das ist bedrückend, das macht mir große Sorge. Die Bundesregierung versucht nun verstärkt gegenzusteuern. 1,5 Milliarden Euro stellt sie insgesamt bereit, damit etwa abgestorbenes Holz geräumt wird, weil sich sonst der Borkenkäfer schneller ausbreiten kann.

Borussia Mönchengladbach spielt heute Abend im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League gegen Manchester City. Die Engländer mit Pep Guardiola sind sicherlich der große Favorit. Aber Gladbachs Coach Marco Rose sieht trotzdem Chancen für sein Team. Wir werden versuchen, es gut, leidenschaftlich, leidensfähig zu verteidigen, um dann aber auch nochmal Akzente und Nadelstiche zu setzen. Anpfiff in Budapest ist um 21 Uhr. Und die Corona-Quarantänepause für die Eisbären Bremerhaven ist vorbei. In der zweiten Basketball-Bundesliga empfangen die Bremerhavener heute Abend ab 19.30 Uhr den Tabellenführer aus Jena. Das war's vom Sport und das war auch die Rundschau mit Birgit Sagemann. Bremen 1, das Wetter. Heute Abend nur ein paar lockere Wolken unterwegs. Es bleibt trocken. Die Abendwerte dann noch bei 12 bis 15 Grad. In der Nacht ist der Himmel gering bewölkt oder klar. Zum Morgen hin ein paar Wolken von der Nordsee. Es bleibt auch da trocken. Die Werte gehen runter auf 9 bis 7 Grad. Dann der Donnerstag zunächst noch heiter. Ab Mittag dann dichtere Wolkenfelder. Ab dem Nachmittag noch mehr Wolken und am Abend ordentlich ein paar Regentropfen. Zuvor steigen die Werte nochmal auf 14 bis 17 Grad, auf den Inseln natürlich ein bisschen kühler, bevor es dann zum Wochenende dann deutlich runtersackt mit den Temperaturen. Verkehr. 17 Uhr und 11 Minuten haben wir es. Eine Warnmeldung für die A27 Walsrode Richtung Bremen. Achtung, hier in Höhe Verden Nord ein defekter LKW. Dann ist die A7 Hamburg-Hannover zwischen dem Dreieck Hannover Nord und Großburg-Wedel nach einem Unfall gesperrt. Dadurch Stau. Umleitung Richtung Braunschweig über die A352 bis Kaltenweide und dort dann auf die B522 bis Langenhagen. Zur Wiederauffahrt dann auf die A2. Und wir haben noch eine Meldung für die A28 Leerbremen zwischen Oldenburg-Wechleu und Oldenburg-Eversen. 3 Kilometer Stau. Ihnen allen unterwegs, gute Fahrt. Bremen 1, der Nachmittag. Mit Lutz Anker, freue mich sehr, wünsche Ihnen weiterhin viel Vergnügen. Einen schönen Mittwoch. Bremen 1, die größten Hits aller Zeiten. baby by the hill. Do the next thing that you feel. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. I said, dance all days long. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her eyes just sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool and craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. Oh, I said, dance all days long. Dance all days long. Dance all days. Ja, wir alle wissen das ja noch, früher als wir selber klein waren, da waren wir immer ganz besonders gern bei Oma und Opa, weil wir wussten, da dürfen wir ein bisschen mehr als zu Hause bei Mama und Papa, und Oma und Opa erlauben uns auch ein bisschen mehr als Mama und Papa. Also das war schon immer so, ohne Großeltern, die die Enkel betreuen, funktionieren viele Familien nicht. Das galt vor Corona und das gilt natürlich noch viel mehr jetzt in der Pandemie, denn durch die sind noch ganz neue Aufgaben für alle Beteiligten hinzugekommen. Ja, warum es auch ohne Oma und Opa in vielen Bremer Familien weiterhin und erst recht nicht geht, das können Sie nochmal nachlesen in einem interessanten, spannenden Bericht auf budenundbinden.de. Einen Klick entfernt, wenn Sie möchten. Bremen 1 hier, 17.20 Uhr, wie die Equals kommen. Time. Love me enough, I can stay. like a diamond. Shine bright like a diamond. Vielleicht haben Sie auch am letzten Sonntag den Dortmunder Tatort gesehen mit dem schönen Titel Heile Welt. Da war ja schon klar, so heil kann die Welt nicht sein. Aber am Anfang war sie schon. Und da sah man Erstaunliches. Hauptkommissar Faber, gut gelaunt und offenbar auch ein bisschen verliebt, cruist mit seinem aufgemotzten Opel Manta durch Dortmund, inklusive Duftbäumchen, und hört aus einem klapprigen Kassettenspieler diese Nummer hier. Laid Back, Sunshine Reggae. Großes Fernsehen war das. Sunshine, sunshine reggae. Wetter. Immer noch 17 Grad hier am Bremer Flughafen gemessen, 15 Grad in Bremerhaven, 16 Grad in Emden, auf Langeoog auch in Nordenham, da sind es auch noch 14 Grad. Heute Abend höchstens ein paar lockere Wolken unterwegs und trocken, auch die Abendwerte verändern sich erstmal kaum, 13 bis 15 Grad und dazu ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Verkehr. Um 17:30 Uhr 17:30 Uhr mit der A7 Hamburg-Hannover, da gibt es eine Sperrung und zwar zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und Großburg-Wedel nach einem Unfall. Dadurch Stau und die Umleitung, wenn Sie Richtung Braunschweig unterwegs sind, dann am besten über die A352 fahren. Das ist ja die Eckverbindung von der A7 zur A2 Richtung Flughafen bis Kaltenweide und da dann auf die B522 bis Langenhagen. Und da können Sie wieder auf die A2 fahren in Richtung Osten. Ja, und dann haben wir noch die A28 Leer Bremen zwischen Oldenburg-Wechleu und Eversen, 3 Kilometer Stau. Ansonsten alles okay, Ihnen unterwegs, gute Fahrt. Wir spielen die größten Hits aller Zeiten. Classic Rock Hits und das Beste aus den 80ern. Das lief immer, wenn meine große Schwester ihre erste große Liebe zu Besuch hatte. Und dazu ihre Lieblingshits von heute. I don't care when I'm with my baby, yeah. Bremen 1, der Sound meines Lebens. Thank you. 1 der Mittwochnachmittag, 17.39 Uhr gleich. Ja, geht da bald doch wieder was oder ein bisschen mehr im Einzelhandel? Es scheint zumindest Bewegung in die Diskussion zu kommen, rund um mögliche Lockerungen in den Geschäften. Denn denen geht nämlich langsam die Luft bzw. das Geld aus. Im Bremer Senat gibt es offenbar erste Überlegungen für solche Lockerungen. Christian Schwalb, unser Bremen 1 Wirtschaftsreporter, hat sich mal schlau gemacht und recherchiert. Christian, da geht es ja vor allem um eine zentrale Idee. Wie sieht die aus? Das Stichwort heißt Click und Meet. Das ist eine Terminvergabe an Kunden, die dann tatsächlich in den Laden dürfen. Bisher dürfen die ja keinen reinlassen, sondern maximal den Kunden die Tür öffnen, aber nur um bestellte Ware rauszugeben. Das ist das Prinzip vom Click und Collect. Mhm. Und dazu käme dann eben jetzt ein echter Besuch im Laden, der vorher per Terminvergabe klargemacht wird. Das heißt, es wären dann maximal eine Verkaufskraft und ein Kunde gleichzeitig im Geschäft. Anders wäre das nur in größeren Geschäften, zum Beispiel Warenhäusern. Da müsste man dann die Zahl der Kunden auf die Größe der Verkaufsflächen umrechnen. Aber dafür gibt es heute noch keine konkrete Formel. Ganz neu ist die Idee ja nicht. Gibt es denn schon Erfahrungen mit diesem Konzept? Das stimmt, ganz neu ist das nicht. Es gibt ähnliche Vorschläge des Einzelhandels in anderen Bundesländern. Konkrete Erfahrungen aber mit der Umsetzung gibt es noch nicht. Rheinland-Pfalz will das zum Beispiel ab dem 1. März einführen. Was es aber heute schon gibt, sind Stellungnahmen und Gutachten von Experten, auch von Gesundheitsexperten. Der Einzelhandelsverband Nordwest in Bremen und Oldenburg beruft sich da auf eine Stellungnahme des Universitätsklinikums Bonn. Und da heißt es, die Öffnung des Einzelhandels auch vor Erreichen des Inzidenzwerts 35 ist durchaus möglich mit weitergehenden Hygienemaßnahmen, also über die bisherigen Standards hinaus, zum Beispiel Kontakte nachverfolgen. Wäre ja dann sowieso einfacher wegen der Erfassung bei der Terminvergabe. Und die genaue Besuchszeit im Geschäft kennt man dann auch schon. Und dann würde man die Zeitfenster für den Besuch von vornherein so festlegen, dass sich die Kunden beim Betreten und auch beim Verlassen der Geschäfte nicht begegnen. Ja, klingt schlüssig. Gibt es denn schon Reaktionen? Wie fallen die aus? Den Handelsverband Nordwest hatte ich ja eben schon erwähnt. Der sieht das als Einstieg in eine vorsichtige Öffnung der gesamten Branche. Das wäre ja dann das erste Mal seit Beginn des Lockdowns, nämlich seit November. Genau da kommt der Vorschlag übrigens auch ursprünglich her, nämlich vom Verband. Es war einer von mehreren Vorschlägen, die die Einzelhandelsverbände der Bremer Landesregierung unterbreitet hatten. Eine Stimme aus dem Einzelhandel selbst habe ich auch, den Inhaber von Seaside Sneaker. Das ist ein Schuhgeschäft in Bremerhaven. Der Inhaber ist Tim Grundmann. Muss man dann mal abwarten, wie dann auch die Resonanz von den Kunden ist. Wenn es natürlich angenommen wird mit Termin, dann ist es eine gute Geschichte. Aber die klassische Laufkundschaft, wo wir darauf angewiesen sind, auch gerade hier in Bremerhaven, die holt man damit nicht ab. Ne? Aber in welcher Form auch immer, wenn wir wieder starten können, sind wir glücklich. Ne? Ja, ich denke mal, das durfte die komplette Branche so sehen. Wie stehen denn jetzt die Chancen für solche, ich sag mal, vorsichtigen Öffnungen? Wie schätzt du das ein? Also der Ball liegt in der Politik, da lag er aber auch schon vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenz und da gab es keine Entscheidung. Also zeitliche Vorhersagen sind da einfach komplett schwierig, aber wir wissen relativ sicher, dass sich der Bremer Senat in einer seiner nächsten Sitzungen mit dem Thema befassen will. Ob er dann aber auch schon etwas beschließt, das steht auf einem anderen Blatt. Infos und Einschätzungen waren das von Christian Schwalb, unserem Wirtschaftsreporter, zu ersten möglichen vorsichtigen Lockerungen auch im Einzelhandel demnächst. Der Mittwoch, 17.42 Uhr. Don't 6 Bremer 1 Verkehrsservice aktuell mit einer dringenden Meldung, die so dringend sein muss, dass sie gleich zweimal bei mir eingetrudelt ist. Ich lese sie aber trotzdem nur einmal vor. Das ist für die Autofahrer auf der A27 Walsrode Richtung Bremen. Achtung, da gab es einen Unfall zwischen Walsrode West und Verden Ost. Unfallstelle ist noch nicht abgesichert. Bitte aufpassen nach einem Unfall. A27 Walsrode Bremen zwischen Walsrode West und Verden Ost. Is it so? You found out to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you? Does she know just how to shock you, electrify and rock you? Does she inject you, seduce you and affect you like the way I do? Like the way I do. Can I survive all the implications? So many others who would beg, steal, and lie, and fight, kill, and die just to hold you. Hold you like I do. Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you? Does she know just how to shock you, electrify and rock you? Does she inject you, seduce you and affect you like the way I do? The way I do. Es gibt auch nichts Schöneres, als so eine Sendung mit einer guten Nachricht zu beschließen. Und die habe ich hier tatsächlich, ich habe Ihnen ja vorhin erzählt von diesem 62-jährigen Mann aus der Grafschaft Bentheim, der vor 3 Wochen sein Auto in Osnabrück in einer Garage abgestellt hatte und es seitdem nicht mehr finden konnte und seitdem gesucht hat und gesucht hat und gesucht hat. Und ich hatte meine Oma zitiert, die mir früher mal gesagt hat, Junge, im Leben kommt alles zurück. Und sie hat recht gehabt, Oma, du warst die Beste. Und heute Nachmittag ist der Renault gefunden worden in der Garage, einem Parkhaus eines Hotels in Osnabrück. Und noch heute Abend soll der Wagen abgeholt werden. Große Freude also bei uns allen. Und da wird der gute Mann wahrscheinlich auch die 437 Euro Parkgebühren, die er jetzt berappen muss, verkraften können. Roland Kloß macht gleich weiter. Grüße Musik. Ich bin Lutz Anka. Ihnen noch einen schönen Mittwochabend. Goodbye to you, my trusted friend.